Ein deutsches Märchen. Bobino. Es war einmal ein Junge, der war schlau und intelligent und hatte einen unersättlichen Appetit auf Wissen. Das Kind hieß Bobino und war so voller Fragen, dass sein Vater bald keine Antworten mehr hatte. So fand der Vater einen weisen Meister, schickte Bobino zu ihm, so dass der Meister Bobino in 1000 verschiedenen Künsten unterrichten könnte. Der Junge verbrachte 12 Jahre mit dem Lernen bei seinem Lehrer. Und als er ein junger Mann wurde und alles gelernt hatte, was der Meister ihm beibringen konnte, kehrte Bobino zurück zu seinem Vater. Mein Sohn, wie lange habe ich auf dich gewartet? Erzähl mir von den allen, was du gelernt hast. Vater! Oh, diese fiesen Vögel! Ein Sturm zieht auf. Schnell, Vater, wir müssen Schutz finden. Da gibt es eine Höhle. Es gibt keinen Sturm. Der Himmel ist klar. Vater, die Vögel und die Kreaturen des Waldes kennen die Welt besser als wir. Was? Sieh an, Vater. Woher wusstest du das? Von den Spatzen. Einer von ihnen hat es mir erzählt. Es zeigte mir auch den Weg zu dieser Höhle. Wie ist das denn möglich? Ich kenne die Sprache aller Vögel und Tiere, Vater. Mein Meister hat mir das beigebracht. Was? Dein Meister hat dich gelehrt, ein Zauberer zu werden? Es ist nicht ganz so. Oh, diese Jahre, all das Geld und das Einzige, was mein Sohn gelernt hat, ist die Sprache der grässlichen Kreaturen? Soll ich das unseren Verwandten und Freunden erzählen? Was erwartest du? Dass die Leute zu dir kommen werden, um zu fragen, was ihr Hund sagt? Aber Vater, mein Geschäft wird von Menschen geführt, nicht von Tieren. Was soll jetzt daraus werden? Geh weg, Bobino. Geh sofort und komm erst dann wieder zurück, nachdem du etwas Wertvolles gelernt hast. Geh! Und so ging Bobino. Wie sehr wünschte er, seinem Vater sagen zu können, dass alles Wissen der Welt in der Weisheit, der Natur und ihren Kreaturen enthalten ist. Aber das sollte nicht sein. Also ging er weiter. Immer wenn Bobino müde war, fragte er eine Schlange oder einen Vogel, wo sich eine Höhle in der Nähe befände. Und sie führten ihn dorthin. Als er hungrig war, fragte er sie, wo er Nahrung und Wasser finden kann, und sie zeigten ihm den Weg. Er sprach mit ihnen, lachte mit ihnen und genoss seine Zeit in der Wildnis. Dann stieß er eines Tages auf einen Stamm. Warum bellt ihr so? Bleibt ruhig! Lass mich gehen und ihn fesseln. Nein, wartet! Was gibt es, Kleiner? Der Hund sagt, dass eine Gruppe von Räubern den Stamm nach Mitternacht heute Abend angreifen wird. Es wird eine Gruppe von 4 Männern sein, die aus dem Südwesten kommen werden. Woher willst du das wissen? Weil ich die Sprache der Vögel und Tiere verstehe. Diese Kreaturen nehmen die Welt so wahr, wie wir Menschen es niemals können. Sie sprechen mit dem Wind und sie sprechen mit dem Himmel und sie irren sich nie. Dann sollten wir zuhören und entsprechende Vorkehrungen treffen. Dieser Nacht versteckten sich die Stämmlinge hinter den Bäumen und Getreidestapeln und warteten auf die Diebe. Genauso, wie der Hund gesagt hatte, kamen 4 Diebe aus dem Südwesten, aber die Stämme waren bereit und bekämpften sie. Die verblüfften Diebe liefen vor Schreck davon und so haben sie ihr Dorf und ihre Habseligkeiten gerettet. Vielen Dank, Herr Bobino. Du hast unseren Stamm gerettet. Nicht ich, sondern deine Tiere haben deinen Stamm gerettet. Nur dank dir wissen wir jetzt, welche große Weisheit unsere Tiere besitzen. Bitte bleib, geh nicht. Ich muss noch in den Wäldern wandern, aber ich werde euch wieder besuchen. Also ging Bobino wieder in den Wald und wanderte noch ein paar Wochen weiter. Eines Tages hörte er Frösche lauter krächzen als er jemals zuvor Frösche krächzen gehört hatte. Er ging näher und er sah sie auf ihren Lotusblumen sitzen und es schien, als ob die Frösche mit einem kleinen Flaschenfangen spielen. Die Frösche sahen ihn, brachten ihm Obst und Nüsse zum Essen und zeigten ihm einen Platz, an dem er sich ausruhen konnte. Am nächsten Morgen machte sich Bobino wieder auf den Weg und stieß auf ein kleines Dorf. Er hörte großes Weinen und Stöhnen aus einem der Häuser. Also ging er dorthin. Was soll aus meiner Tochter werden? Bitte, verzweifle nicht. Ein Wunder könnte noch passieren. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Darf ich Sie fragen, was Sie so schmerzt? Ihre Tochter ist sehr schwer krank geworden. Sie hatten Medikamente aus der nächsten Stadt bekommen, aber die Diener ließen die Flasche auf dem Rückweg fallen. Jetzt ist nicht genug Zeit, um mehr Medikamente zu bringen, um sie zu retten. Ich weiß, wo die Flasche mit der Medizin im Wald gefallen ist. Schicken Sie sofort den Diener oder besser, besorgen Sie mir ein Pferd. Woher willst du wissen, wo es ist? Herr, ich werde das alles später erklären. Besorge mir ein Pferd. Ja, sofort. Also stieg Bobino auf das Pferd und ritt dorthin, wo die Frösche waren. Hallo, ich habe den Besitzer der Flasche gefunden. Bitte bringen Sie mir mit. Danke dir. Bobino nahm das Medikament und gab es den Eltern des kranken Kindes. Sobald sie es eingenommen hatte, fühlte sich das Kind besser und es war klar, dass sie jetzt gerettet sein würde. Die Familie und das Dorf freuten sich. Vielen Dank. Du hast meiner Tochter das Leben gerettet. Nicht ich, sondern die Kreaturen des Waldes haben sie gerettet. Nur durch dich wissen wir jetzt, welche große Weisheit unsere Tiere besitzen. Bitte bleib, geh nicht. Ich muss noch in den Wäldern wandern, aber ich werde dich wieder besuchen. Also ging Bobino noch ein paar Wochen im Wald spazieren. Eines Tages stieß er auf zwei Männer. Er setzte sich zu ihnen, um zu essen, als ein Falke dorthin kam und mit Bobino sprach. Er sagt, dass in der Stadt vor den Toren des Waldes eine Wahl für ihren nächsten Gouverneur stattfinden soll. Morgen um 1 Uhr nachmittags wird sein Freund, der Adler, den nächsten Gouverneur auswählen. Und er sagt, dass einer von uns derjenige sein könnte. Ein Adler? Wie komisch! Und woher weißt du das? Es ist nicht komisch, mein Freund. Es ist weise. Ich weiß es, weil ich die Sprache der Vögel und der Tiere verstehe. Diese Kreaturen nehmen die Welt so wahr, wie wir Menschen es niemals können. Sie sprechen mit dem Wind und sie sprechen mit dem Himmel. Und sie irren sich nie. In diesem Fall müssen wir sofort in die Stadt fahren. Geht ihr beide. Ich komme später dazu, weil ich noch etwas schläfrig und müde bin und mich eine Weile ausruhen möchte. Sehr gut, mein Freund. Wir sehen uns dort. Also gingen die beiden Männer in die Stadt, wo sich eine große Menge versammelt hatte, um zu sehen, wer ihr neuer Gouverneur sein würde. Als die Uhr einschlug, flog der Adler von seinem Platz in die Eiche. Er flog hoch und beobachtete die Menge, suchte nach dem nächsten Gouverneur und stürzte dann plötzlich zum Stadttor und hockte sich auf die Schulter des Mannes, der dort stand. Dieser Mann war Bobino. Bobino war schockiert, da er sah, wer vor ihm stand. Nämlich sein Meister. Und der große Adler hat gewählt. Bobino soll der neue Gouverneur dieser Stadt sein. Denn wer die Geschöpfe des Waldes versteht und respektiert, wird auch die Menschen mit Weisheit und Mitgefühl reagieren. Also wurde Bobino mit großer Pracht in einem Wagen aus Gold in die Villa des Gouverneurs gebracht. Bobino rief nach seinem Vater und schließlich begriff sein Vater, dass Vögel und Tiere die Welt in einer Weise wahrnehmen, wie wir Menschen es niemals können. Sie sprechen mit dem Wind und sie sprechen mit dem Himmel. Und sie liegen nie falsch. Und genau wie der Meister gesagt hatte, regierte Bobino, der Mann, der Respekt vor Tieren zeigte, seine menschlichen Untertanen für den Rest seiner Tage mit Mitgefühl und Weisheit.